Und Jahwe sprach zu mir, nimm dir eine große Tafel und schreibe darauf in leserlicher Schrift, eilend kommt Beute, schnell kommt Raub. Und nimm mir zuverlässige Zeugen, den Priester Uria und Sachaja, den Sohn Jeberechjas. Da nahte ich mich der Prophetin und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Da sprach Jahwe zu mir, nenne ihn, eilend kommt Beute, schnell kommt Raub. Denn ehe der Knabe rufen lernt, mein Vater und meine Mutter, wird man den Reichtum von Damaskus und die Beute von Samaria vor dem Könige von Assyrien dahintragen. Und Jahwe redete weiterhin also zu mir, weil dieses Volk die sanft strömenden Wasser des Siloa verachtet, und man sich freut mit Rezin und dem Sohne Remalias, darum wird der Herr die starken und großen Wasser des Euphrat über euch heraufkommen lassen, den König von Assyrien und seine ganze Macht, und sie werden über alle seine Rinnsale emporsteigen und über alle seine Ufer treten und Juda durchbrausen, überfluten und überschwemmen, dass sie bis an den Hals reichen, und werden mit ihren ausgespannten Flügeln dein Land, so breit es ist, ausfüllen, o Immanuel. Erkennt es, ihr Völker, horcht auf, alle Fernen der Erde. Rüstet euch nur, ihr sollt doch verzagen. Rüstet euch nur, ihr sollt doch verzagen. Schmiedet einen Plan, er wird zunichte werden. Fasst einen Beschluss, er soll nicht zustande kommen, denn mit uns ist Gott. Denn so hat Jahwe zu mir gesprochen, indem seine Hand mich überwältigte, und er mich immer wieder warnte, auf dem Wege dieses Volks zu wandeln, ihr sollt nicht alles heilig nennen, was dieses Volk heilig nennt, und vor dem, was es fürchtet, euch nicht fürchten noch erschrecken. Jahwe der Heerscharen sollt ihr heilig halten, und er soll es sein, der euch Furcht und Schrecken einflößt. Und er wird für die beiden Häuser Israels zu einem Heiligtume werden, zu einem Stein, an dem man anstößt, und zu einem Felsblock, über den man strauchelt, zu einer Falle und zu einer Schlinge für die Bewohner Jerusalems, dass viele unter ihnen straucheln und fallen und zerschmettert werden und sich verstricken und gefangen werden. Verwahre die Offenbarung, versiegle die Lehre in meinen Jüngern. Und ich will harren auf Jahwe, der sein Antlitz vor dem Hause Jakobs verbirgt, und will auf ihn hoffen. Sind wir doch, ich und die Söhne, die mir Jahwe geschenkt hat, Sinnbilder und Zeichen in Israel von Seiten Jahwes der Herrscharen, der auf dem Berge Zion wohnt. Und wenn man zu euch sprechen wird, befragt doch die Totengeister und die Wahrsagegeister, die da flüstern und murmeln, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Um der Lebendigen willen die Toten? Zur Lehre und zur Offenbarung. Wenn nicht also sprechen die, denen keine Morgenröte aufgeht, so werden sie gedrückt und verhungert das Land durchziehen und ergrimmen, weil sie Hunger leiden, und ihren König und ihren Gott verfluchen, und sie wenden sich nach oben und schauen zur Erde, aber da gibt es nur Angst und Finsternis, drangsalvolles Düster, und in dieses Dunkel sind sie verstoßen. Denn nicht wird düster bleiben, wo Drangsal war. In der früheren Zeit hat er Schmach über das Land Sebulon und das Land Naphtali gebracht, aber in der künftigen Zeit wird er die Straße nach dem Meere, das Gelände am Jordan, den Bezirk der Heiden, zu Ehren bringen.